Suchers Leidenschaften. C. Bernd Sucher und Stefan Hunstein lesen Klaus Mann, eine Einführung in Leben und Werk. Klaus Mann schätze ich nicht wegen seiner sexuellen Orientierung, wenngleich niemand Klaus Manns Werk betrachten kann, ohne diese Veranlagung mitzudenken. Auch Manns Drogenabhängigkeit, damit nicht jemand auf dumme Gedanken kommt, macht ihn mir nicht zu einer Leidenschaft, wäre ja eine weitere Möglichkeit der Missinterpretation. Er ist mir auch nicht wirklich wichtig wegen seiner Romanproduktion oder seiner Erzählungen, sondern ich schätze ihn vor allem als klugen, weitsichtigen, analytischen Zeitzeugen. Ich möchte sie vor allem mit dem Essayisten bekannt machen und mit dem Tagebuchschreiber. Das erste Buch, das ich von ihm las, war Mephisto. Sie erinnern sich, die Verbreitung des Schlüsselromans, in dem Gustav Gründgens eine große und keine gute Rolle spielt, war erstmals 1966 vom Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg verboten worden. 5 Jahre später, 1971, wies das Bundesverfassungsgericht eine Verfassungsbeschwerde gegen das Mephisto-Verbot zurück. Der Roman blieb also in der Bundesrepublik verboten. Wiederum 10 Jahre später setzte sich der Rowohlt Taschenbuchverlag über das Urteil hinweg und die Ausgabe wurde ein großer Erfolg. Ich vermute auch oder gerade, weil es zuvor das Verbot gab. In der immer noch verklemmten Bundesrepublik war die Neugier auf Abseitiges groß und das Verlangen der Jungen nach Informationen über Nazi-Deutschland nicht klein. Verweilen wir bei Mephisto. Er ist, wie alle literarischen Werke Klaus Manns, autobiografisch. Nach seinem Tschaikowski-Roman, der Symphonie Pathétique, 1935 erschienen, macht sich Mann an den Mephisto-Roman. Hier wie dort geht es nicht nur um Macht, sondern auch um die Homosexualität, die Mann schon in dem 1934 publizierten Aufsatz Homosexualität und Faschismus thematisiert und sich gegen die Gleichsetzung ausgesprochen hatte, wie sie in der Sowjetunion zu dieser Zeit vorgenommen wurde. Mann wendet sich dagegen, wie er schreibt, Homosexualität und den Faschismus miteinander zu identifizieren. Er zitiert Maxim Gorki mit dessen schlimmen Satz, Man rotte alle Homosexuellen aus und der Faschismus wird verschwunden sein. Und er setzt sich auf sehr sachliche Art mit dem Phänomen der Homosexualität auseinander. Man begreife doch endlich, es ist eine Liebe wie eine andere auch, nicht besser, nicht schlechter. Mit ebenso vielen Möglichkeiten zum Großartigen, zum Rührenden, Melancholischen, Grotesken, Schönen oder Trivialen wie die Liebe zwischen Mann und Frau. Danach gibt er sich allerdings alle erdenkliche Mühe, die Homosexualität hochzustilisieren. Es hat zu jeder Zeit hunderterlei verschiedene Typen von Homosexuellen gegeben, auch sehr minderwertige und fatale. Unleugbar ist, dass eine relativ große Anzahl von Menschen Genies dieser Form der Liebe zuneigten, Genies jeder Prägung und jeder Art, aus Gründen, deren Kompliziertheit wir hier nicht erörtern wollen. Die Homosexualität ist nicht auszurotten. Und wäre sie es, so hätte man die Menschheit ärmer gemacht um etwas, dem sie Unvergleichliches verdankt. An diesem Bekenntnis ist nichts falsch, nur ein Wort stört mich. Eines, das die Nationalsozialisten auch benutzten und in ähnlichem Kontext. Die Vokabel minderwertig. Gleich nach der Publikation des Tschaikowski-Romans plant Mann also den Mephisto. Vielleicht war es Hermann Kästen, der ihm die Idee dazu schenkte. Kästen nämlich lobt in einem Brief, datiert am 15. November 1935, den Komponistenroman und schlägt dem jungen Autor vor, Sie sollten den Roman eines homosexuellen Karrieristen im Dritten Reich schreiben. Und zwar schwebte mir die Figur des von Ihnen künstlerisch, wie man sagt, schon bedachten Herrn Staatstheaterintendanten Gründgens vor. Dabei denke ich nicht daran, dass Sie eine hochpolitische Satire schrieben, sondern fast einen unpolitischen Roman. Gesellschaftssatire. Satire auf gewisse homosexuelle Figuren. Satire auf den Streber. Wie Sie wissen, hat Mann das Buch geschrieben, aber sich nicht an Kästens Vorschläge gehalten. Die Homosexualität wird nicht thematisiert, schon gar nicht ein Vorurteil bestätigt und, wichtiger noch, das Buch ist politisch. Es erinnert an das Buch von Klaus Manns Onkel Heinrich Mann an Der Untertan. Der Roman, der auf psychologische Gestaltung weitgehend verzichtet, sieht man ab von der Hauptfigur Hendrik Höfgen, ist ein Kolportageroman. Unnötig zu erklären, dass Hendrik Höfgen H.H. G.G. meint, dass der Titel auf Gründgens Erfolgsrolle in Goethes Faust sich bezieht, den Mephisto, den der Schauspieler 1932 und 33 am staatlichen Schauspielhaus am Gendarmenmarkt in Berlin gespielt hatte. In den Tagebuchnotizen, meiner Lieblingslektüre, bemerkt man, wie sehr Gründgens als Person und die Beschäftigung mit Gründgens als Phänomen Klaus Mann beschäftigt. Am 23. Dezember 1934 bemerkt er: Hitlers Angstpsychose, die neuen antischwulen Aktionen, Gustavs fatale Lage, in solchen Häuten möchte man nicht stecken. Am 26. Dezember sieht er sich den Film »So endet eine Liebe« an und bemerkt dazu: Ganz schlechter Film. Einige unleugbar schöne Aufnahmen vom übrigens starren und hysterischen Gustav. Am 11. Januar 1935: Gustavs Triumphe mit Hitlergruß. Am 4. Februar: Gustav irritiert mich doch noch. Am 16. November 1935 schließlich, ein Tag, nachdem Kästen ihm geschrieben hatte, notiert Klaus Mann: Interessanter Brief von Kästen. Lob und Kritik am Tschaikowski-Roman. Tipp für einen neuen Roman, Der Intendant, die Geschichte des Gründgens. Es reizt mich in vieler Hinsicht. Am 26. November hört er von der Platte Gustav Gründgens Chansons singen. Grammophon. Gustav Offenbach Chansons. Am 21. Dezember nimmt das Romanprojekt Gestalt an. Notizen zu einem Roman. Es wird doch wohl der Gründgens-Stoff werden. Im Herbst 1936 erschien Mephisto im Verlag Querido in Amsterdam, jenem Verlag, in dem viele deutsche Exilanten publizierten, auch Nelly Sachs, und in dem Hans-Henny Jahn nicht publiziert werden wollte. Klaus Mann wurde gelobt von dem Vater, von Stefan Zweig, von Johannes R. Becher. Thomas Mann schreibt am 3. Dezember 1936 aus Küstnacht, Zürich. Lieber Eisi. Das ist die mannsche Koseform für Klausi, die auch existiert. Also? Lieber Eisi, über deinen Mephisto, den ich längst genussreich beendet habe, hätte ich schon längst geschrieben, wenn nicht mit der Hineinarbeit in die neue Novelle, in den letzten Tagen allerlei Geschäfte und Entschließungsnotwendigkeiten unsere Staatsangehörigkeit betreffend konkurriert hätten, die mir den Kopf einnahmen. Dein Roman also hat mir großes Vergnügen gemacht. Er ist leichtfüßig und amüsant, ja, brillant. Sehr komisch oft und auch sprachlich, fein und sauber. Die Beobachtung kann man ja machen, dass ein so sehr an die Wirklichkeit gebundenes Werk am gefährdetsten ist und gewissermaßen ratlos wird, wo es frei von ihr abweichen und sie verleugnen möchte. Die besten und bedeutendsten Momente in deinem Roman sind vielleicht die, wo die Idee des Bösen vermittelt und gezeigt wird, wie der komödiantische Held seine Sympathie dafür entdeckt und sich ihm dann verschreibt. Es ist eine richtige Teufelsverschreibung. Dass es den Teufel wieder gibt, ist schon was wert für die Dichtung. Und wie wird sie auch fromm werden, wenn sich auch Gott ihr wieder offenbart? Nämlich dadurch, dass die Bösen am Schluss wirklich der Teufel holt. Worauf wir hoffen. Thomas Mann unterzeichnet den Brief, in dem er auch mitteilt, dass ihn heute die Nachricht der Ausbürgerung erreicht habe, mit Z. Zauberer. So sprach der Sohn ihn an. Oder auf Englisch, zum Beispiel im Juni 1944 aus Kalifornien: Dear Magician Dad. Und er, Thomas Mann, antwortete: Dear Soldier Son. Und schloss dann, 1944: Möge es dir wohl ergehen. Sehe dich gern als Leutnant, denn du verdienst es. Dein Z. Verweilen wir noch ein wenig bei dem Mephisto-Roman. Auch Klaus' Bruder Golo gratuliert und zeigt sich ironisch erfreut. Du hast die Ausbürgerung redlich verdient. Der Vorwurf, Mephisto sei ein Schlüsselroman, wurde erstmals von einer französischen Tageszeitung formuliert. Mann jedoch wollte einen Typus zeigen, nicht den versteckten Gründgens anschwärzen. Schon am 23. Juni 1936 publizierte er in der Pariser Tageszeitung eine Erklärung. Ich bin genötigt, feierlich zu erklären. Mir lag nicht daran, die Geschichte eines bestimmten Menschen zu erzählen. Mir lag daran, einen Typus darzustellen und mit ihm die verschiedenen Milieus. Bin ich so tief gesunken, Romane um Privatpersonen zu schreiben? Hier handelt es sich um kein Porträt, sondern um einen symbolischen Typus. In dem Roman, und mehr möchte ich über dieses Werk nicht sagen, wehrt sich Höfgen gegenüber einem sogenannten fürchterlichen Gast. Ich bin unentbehrlich. Das Theater braucht mich und jedes Regime braucht das Theater. Kein Regime kann ohne mich auskommen. Womit Höfgen recht hatte. Gründgens war nach dem Krieg in Düsseldorf und Hamburg so erfolgreich wie zuvor in Berlin. Und Klaus Mann sah ihn in der Rolle des Snob am 5. Mai 1946, und zwar im Deutschen Theater in Berlin. Und Mann notierte, gewiss erschreckt und angewidert: Rasch fand er wieder zu seinem gewohnten, glamourösen Selbst zurück. Attraktiv wie immer, mit weißer Krawatte, rosigem Teint und blondem Toupet. Berlins unverwüstlicher Liebling vor, während und nach der Nazizeit. 1946 war Klaus Mann gerade 40 Jahre jung oder alt, wie Sie mögen. Er hatte die amerikanische Staatsbürgerschaft erhalten und während des Krieges Artikel für die Armeezeitung Stars and Stripes geschrieben und einigen Ruhm geerntet. Aber unglücklich war er dennoch, depressiv, wie eigentlich sein ganzes Leben lang. Und dass er aus dem Schatten seines Vaters nie richtig hatte treten können, das war ihm auch bewusst. Seine Tagebücher sind voll mit Hilferufen. Dabei waren die Voraussetzungen für ein glückliches, ein behütetes und finanziell abgesichertes Leben gegeben. Klaus Heinrich Mann wurde am 18. November 1906 in München geboren, als zweites Kind von Thomas Mann und seiner Frau Katja, Tochter des wohlhabenden und angesehenen Mathematikprofessors Alfred Pringsheim. Seine ältere Schwester, mit der er später viele Reisen unternehmen wird, mit der er zusammenlebte und die er liebte, obwohl er wohl nicht mit ihr das inzestuöse Verhältnis lebte, das manche Literaturwissenschaftler dem Geschwisterpaar nachsagen, sie war Erika. Nur der Vollständigkeit halber, zu diesen zwei Mann-Kindern gesellten sich im Laufe der Jahre Golo 1909, Monika 1910, Elisabeth 1918 und Michael 1919. Das Leben in der Münchner Villa in der Mauerkircher Straße und später in dem Haus in Bad Tölz war für den jungen Klaus vor allem bestimmt von dem Vater, der körperliche Nähe und Zärtlichkeiten mit den Kindern nicht eben schätzte, geprägt von der Mutter. Sie herrschte, so schreibt er später, mit sanfter und fantasievoller Macht über alle. Und geprägt von den strikten Regelungen im Haus, die allein geschaffen worden waren für den Vater und dessen ungestörtes Arbeiten. Im Roman »Der Wendepunkt« beschreibt Klaus Mann den Rhythmus. Von 9 Uhr morgens bis 12 Uhr mittags muss man sich still verhalten, weil der Vater arbeitet. Und von 4 bis 5 Uhr nachmittags hat es im Hause wieder leise zu sein. Es ist die Stunde der Siesta. Sein Arbeitszimmer zu betreten, während er dort mysteriös beschäftigt ist, wäre die grässlichste Blasphemie. Keines von uns Kindern hätte sich dergleichen je in den Sinn kommen lassen. Als Kinder begannen Erika und Klaus das Theaterspielen. Sie erfanden Worte, Texte. Und damals wird Klaus Mann den Entschluss gefasst haben, wie der von ihm geschätzte Jean Cocteau, nie erwachsen zu werden. Das erste Spiel der beiden Mann-Geschwister war das vom Gros-Ski. Die beiden verwandelten in ihrer Fantasie und der der anderen Kinder Haus und Garten und alle Bewohner der Tölzer Villa in ein großes Schiff, also Gros-Ski, also in einen Ozeandampfer. Diese großen Transatlantikliner waren damals, vor der Billigkreuzfahrtepidemie Ende des 20. Jahrhunderts, wirklich noch Traumorte. Alle Kinder waren auf diesem Gros-Ski Passagiere, auch Hund Motz. Diese eingebildete Welt nannten sie die Welt der Üsen, die bedroht wurde von einem Reich des Bösen, das, warum auch immer, Kli-Kli hieß. Während das Böse, Kli-Kli, in den Briefen und Tagebuchnotizen nicht mehr auftaucht, hat sich das Wort Üsen durchgesetzt. Selbst Thomas Mann benutzt es. Das Wort Üsis, schreibt Klaus Mann in Kind dieser Zeit, spielte eine enorme Rolle in unserem Sprachschatz. Es ist in seiner Herkunft und seiner Bedeutung nicht leicht zu erklären. Ursprünglich von putzig abgeleitet und über usig, üsig zu seiner endgültigen Form Üsis sich entwickelnd, wurde es zunächst auf Puppen und auf Tiere angewendet. Es bezeichnet auf eine vage und zärtliche Weise alles, was ungeschickt, rührend, bemüht, großäugig, drollig, ungelenk sympathisch auf uns wirkte. Die Gegensatzbegriffe zu Üsis waren wuffig einerseits, Kli-Kli andererseits. Lassen Sie uns hier verweilen bei der kodierten Sprache der Familie Mann. Der junge Klaus schreibt seinen Vater 1922 an als liebes Pielein. Nicht lieber, wohlgemerkt. Die Mutter wird Mutter genannt oder Mama oder 1935 Mutmäusin hochgeachtet. Mit einem T. Oder Mutmäusin lieb und wert. Mit zwei T. Oder meine Goldige. In seinen Briefen aus Amerika heißt sie Mother dear. Oder auch ma pauvre mère. Den Eltern schreibt er liebe Herren Elterlein. Die Schwester Erika ist ihm die liebe Eri. Oder 1926 liebe Gisella. Das Spiel mit Namen, aufgefundenen und erfundenen, machte Klaus und Erika Spaß. Doch die ganze Familie Mann hatte Vergnügen daran. In ihren Briefen kamen sie alle zuweilen sogar dreisprachig daher. Erst etwas über die Lust an den Namen. Golomann schrieb in seinen Erinnerungen an meinen Bruder Klaus Folgendes. Im Heidelberger Studentenzimmer fand ich Postkarten aus England, Frankreich, Spanien, Nordafrika, von Klaus allein oder von Erika und Klaus, immer mit den sonderbarsten Namen unterzeichnet. Ludendorff oder Kaiserin Hermine. Es machte ihm Spaß, sich anderer Leute Namen beizulegen. Kirchner, Frau Bartel, Maximilian Harden, Baldur von Schirach, Rabenalt und was noch. Wie er mich brieflich auch nie mit meinem Namen anredete, sondern mit Monsieur mon frère, Frère confrère und dergleichen. Familienton. Die schönsten Beispiele für das Sprachswitchen in den manchen Briefwechseln finden sich, so denke ich, zwischen Heinrich und Klaus. Mon oncle, schreibt Klaus am 11. März 1944. The other day I had a good laugh when I found in Meyers kleinem Konversationslexikon 1933 Edition the following characterization under your name. H.M., Schriftsteller, schuf gehässige Zerrbilder des Vorkriegs- und Nachkriegsdeutschland in glänzend geschriebenen Romanen. The rest of objectivity, as expressed in the words glänzend geschrieben, is delightful. I hope that you and Madame Matante both are happy and healthy. Affectionately, yours nephew, Klaus. Am 19. November desselben Jahres gratuliert Heinrich Mann Klaus. It's a joy to sing of all the things a Merry Christmas ever, not ever, but this year, et tout particulièrement pour mon cher neveu, brings. And make each note ring glad and clear with wishes for a bright new year. Dans cette ruée d'êtres humains qui se précipiteront dans la paix pour s'y faire leur trou, il convient de s'abstenir. Il faut penser que la paix, c'est mon affaire, à l'exemple de Victor Hugo écrivant que les cieux étoiles ne luisaient que pour lui. Consigli intutili d'uno zio, buona auguri per il tuo anniversario. Best wishes for a brighter new year, ton oncle H. So viel zur polyglotten Spielerei von Klaus und seiner Familie. Zurück zu Groschi, zu den netten Üsen und dem Reich des Bösen Kli-Kli. Schon früh hatte Klaus Mann Lust am Erfinden von Geschichten und Personen. Sie wuchs zur Lust am Schreiben. Später nannte Klaus Mann diesen Drang einen Familienfluch. Mal scherzhaft, mal ernst. Und dieser Fluch, der für die Leser später, sehr oft zumindest, zu einem Segen wurde, ergriff auch Erika, Golo und Monika. Und zuvor, Sie wissen es, die Brüder von Thomas, Heinrich und Viktor Mann. Das erste erhaltene, geschriebene von Klaus Mann, gefunden im Nachlass, ist ein Stück, ungefähr 1918 entstanden und mit dem Titel »Der arme Seemann« versehen. Dass Klaus Mann schon damals, er war 12 Jahre jung, sehr selbstbewusst war, oder soll ich sagen, übergeschnappt, zeigt sein Versuch, sein geglückter Versuch, den Bruder Golo zu jenen Theaterintendanten zu schicken, denen er zuvor seine Werke hatte zukommen lassen. Golo musste also fragen, was sie von den Werken des Herrn Klaus hielten, und die Intendanten freuten sich über die beiden kecken Knaben. 8 Jahre später, Klaus ist 20, erschien seine Kindernovelle, ein sentimentales Werklein, von der Kritik indes zwar nicht respektvoll, aber durchaus gnädig aufgenommen. In der Pubertät dann interessierte er sich für das Antibürgerliche, das Verruchte, verliebt sich in die Bücher von Arthur Rimbaud und Paul Verlaine und wollte, was Wunder, in seinem Leben ihnen nacheifern. Er wollte lieben und er wollte geliebt werden, selbst um den Preis des Todes. Mein Olymp ist voll von Kranken und Sündern, schrieb er später über diese Zeit, der man im heutigen Duktus wahrscheinlich rasch das Label Coming Out anheftete. Der wissensdurstige Knabe, so Klaus Mann in der dritten Person weiter, glaubte von ihnen am meisten lernen zu können über die Geheimnisse der menschlichen Natur. Klaus Manns Selbstfindung machte nicht nur ihm selbst zu schaffen, sondern dem Vater auch, der, wir wissen es aus Tagebuchnotizen und aus der Novelle Tod in Venedig, den Reizen von Männern durchaus etwas abgewinnen konnte. Er reagierte verunsichert auf das Heranwachsen des Sohnes. Das Mannwerden Icy zu betrachten, ist mit wunderlichen Empfindungen verbunden. Er wechselt die Stimme jetzt, sein Kehlkopf wächst, seine bloßen Beine sind kolossal, die Richtung seiner Meinung revolutionär. Die Pubertät bringt eine wachsende Nähe zu Schwester Erika und eine neue Lust an Streichen. Sie spielt nicht länger Groschi, sondern sie ärgert Nachbarn, die Freunde des Hauses, die Angestellten. Zu den beiden Tunichtguts gesellten sich die Töchter des Dirigenten Bruno Walter, Lotte und Gretel, sowie der Nachbarsjunge Ricky Hallgarden. Sie alle wurden bald schon bekannt als die Herzogparkbande, weil sie, auch das noch, klauten in den Krämerläden ihres Viertels, klauten wie die Raben. Das war übrigens auch der Grund, warum die Eltern Klaus und Erika trennten. Klaus besuchte zunächst die Bergschule in Hochwaldhausen, dann die Odenwaldschule von Paul Geheb in Oberhambach. Klaus litt. Und an das Leiden erinnerte er sich noch viel später, war es doch das erste Mal, dass ich ohne sie sein musste. Sie, das ist Erika. Geheb erkannte die Begabung seines Schülers, eine Seltenheit in diesem Metier, meistens bläuen Lehrer einem die Begabung eher aus. Und er wusste dennoch, wie gefährdet Klaus war. Seinen Kollegen vom Internat Salem, wohin die Mutter ihn gern geschickt hätte, doch er wurde abgewiesen, schrieb Geheb, Klaus sei zwar ungewöhnlich begabt und fein veranlagt, was auch immer das heißen mochte, aber er sei durch sehr frühes Lesen sehr früh an die meisten Probleme des menschlichen Denkbereichs herangeraten und hat seine Kindlichkeit und Natürlichkeit bei dieser Art geistiger Tätigkeit eingebüßt. So macht er heute auf uns den Eindruck eines überaus manierierten, selbstgefälligen, frühreifen Jungen, dessen Lebenskraft angeknackst ist und der das natürliche Interesse an seiner Umwelt verloren hat. Klaus Mann hielt es nicht lange aus in der Schule, reiste gar heimlich mit der Schwester nach Berlin und ging mit ihr in seltsame Etablissements. Die Eltern wähnten derweil die beiden wohlversorgt und behütet in ihren Ausbildungsinstituten. Berlin also. Das Verruchte. Wir kamen das erste Mal in ein Lokal, wo Jünglinge miteinander tanzten. Dass es so etwas gab, fanden wir toll. Nichts konnte Klaus Mann Zeit seines Lebens beobachten, erfahren, ohne es nicht bald darauf literarisch zu verarbeiten. Aus dem Berliner Erlebnis wurde Der fromme Tanz. Klaus Manns erster Roman, einer der ersten übrigens, der offen gleichgeschlechtliche Liebe zum Thema hatte. Auf diesen Text reagierte der Vater, der lebenslang diese dunkle Seite seines Ego sublimierte. Er schrieb den Essay »Die Ehe im Übergang« 1925 und die autobiografische Novelle »Unordnung und frühes Leid«, im selben Jahr entstanden, in deren Mittelpunkt ein Geschichtsprofessor namens Cornelius steht und der seinen ältesten Sohn Bert folgendermaßen eindeutig beschreibt. Bert hat sich stark unter Herzls Einfluss begeben, schwärzt sich den Rand der unteren Augenlider, worüber es zu einigen schweren, aber fruchtlosen Szenen mit dem Vater gekommen ist. Zurück in München, alle beide übrigens, suchten Erika und Klaus Mann in dieser Stadt ähnliche Lokale und Bars auf wie in Berlin. Und sie lernten Pamela Wedekind kennen, die Tochter des Dichters Frank Wedekind, und verliebten sich gleich beide in die geheimnisvolle, androgyne Frau. Erika wohl mehr als Klaus, versteht sich. Er schwärmte von einem Renaissance-Jüngling, sie flehte Pamela an um Liebe. Als das Mannmädchen Urlaub machte, im Sommer 1924 auf Hiddensee, bat sie die Freundin zu kommen und fügte hinzu, »Liebe mich, Komm doch, es ist so schön und die Wellen sind lebensgefährlich. Währenddessen schrieb Klaus Mann an seinem ersten Novellenband, der 1925 unter dem Titel »Vor dem Leben« erschien. Nebenbei verfasste er Theaterkritiken für das Berliner 12-Uhr-Blatt, später auch für die Weltbühne und die Vossische Zeitung. Sein Onkel Klaus Pringsheim hatte ihn empfohlen. Aber das Kritikerdasein, ich verstehe das, mochte ihm auf Dauer nicht gefallen. Er wollte selber schreiben. Nicht nur Novellen und Romane, Prosa also, sondern auch Stücke. Das erste wurde Anja und Esther. Und natürlich wollte er, dass die beiden Titelrollen von Erika und Pamela gespielt würden. Wovon sollte es handeln, mein Stück? Natürlich von den Dingen, die mir vertraut waren, die ich liebte. Es würde ein Stück über junge Menschen sein. Was denn sonst? Ein Stück über die eigenen Träume und Erinnerungen, die Sehnsüchte und Begierden. Im Untertitel nennt Mann es ein romantisches Stück. Ort des Geschehens, ein Stift, ein Erholungsheim für gefallene Kinder. Doch nicht gelernt wird in dieser Besserungsanstalt. Es wird getanzt, gesungen, gedichtet und geliebt auf die komplizierteste Weise. Thematisiert wird, seltsam mystisch, narzisstisch und trist, der Weltschmerz dieser jungen Leute. Mit diesem Werk begann Manns gar nicht so erfolglose Karriere als Dramatiker. Dennoch, als Bühnenautor, er schrieb 7 große Texte, die allerdings, sieht man von dem Stück Geschwister einmal ab, das ab und an noch aufgeführt wird, heute vergessen sind. Als Bühnenautor war er damals weit erfolgreicher, immerhin, als sein Vater und sein Onkel, die sich mit ihren historischen Dramen wohl schon beim Schreiben schwer taten und beim Publikum beide arg durchfielen. Ein anonymer Kritiker lästerte bereits nach Klaus Manns erstem Erfolg. Thomas Mann, der Dichter der vielfach uraufgeführten Fiorenza, wird schließlich noch seinen Sohn beneiden müssen. Anja und Esther wurde 1925 an den Hamburger Kammerspielen aufgeführt. Pamela Wedekind, die inzwischen Klaus Manns Verlobte war, warnte der Autor vor leichtfertiger Leichtigkeit. Sein Stück, so schrieb er der Freundin, wirke nur, wenn es in einer exquisiten Aufführung herauskommt. Eine Nuance zu plump und es ist ein lächerliches Sexualstückchen. Gustav Gründgens inszenierte, Klaus spielte die Rolle des Kaspar, Schwester Erika die Anja, Pamela Wedekind die Esther. Wohlwollende Aufnahme wurde der Aufführung zuteil, zumindest vom Publikum. Die Kritiker, sie wieder, vor allem die Konservativen waren nicht sehr angetan, manche gar angewidert. Sie fanden das Herumwühlen in sexuellen Entartungsmöglichkeiten, so nannten sie das, abstoßend. Und der Kritiker, der hamburgischen Korrespondent, wird richtig aggressiv nach dem schwülstigen Abend. Die Gestalten, die das Stück auf die Bühne bringt, zu Charakteren hat es nicht gereicht, reden und reden, bis man das intensive Bedürfnis hat, irgendjemand in den Bauch zu treten, damit mindestens irgendetwas geschieht. Die Hamburger Aufführung war übrigens nicht die Uraufführung. Die fand 2 Tage zuvor, am 20. Oktober 1925, in München statt. Inszeniert von Otto Falkenberg an den Kammerspielen. Ein Desaster wie die Berliner Premiere. Herbert Jähring, Alfred Kerrs Konkurrent, schimpfte, Klaus Mann habe den szenischen Malit-Roman der Homosexualität geschrieben. Alles ist nur verzärteltes Auskosten, morbides Glimmern, undramatisch, unlebendig, von einem süßlichen Moderduft durchzogen. Das Stück handelt von einem alten Mann, der mit Enkeln und Zöglingen in einem Stift lebt. Mit Anja, Esther, Kaspar und Jakob. Sie alle haben, das ist ihr größter Kummer, zu starke Väter. Wenn das kein Hinweis ist. Anja und Esther sind ein Liebespaar. Anja und Kaspar sind Halbgeschwister. Und das einigermaßen ins Lot geratene Gleichgewicht der 4 wird empfindlich gestört durch einen Jungen namens Erik. Er bringt Chaos in das Beziehungsgeflecht, wobei sein erotisches Selbst gleichfalls alles andere als stabil ist. Er haut am Ende ab mit Esther, die er irgendwann zu lieben scheint. Vielleicht will er mit dieser Notlösung auch nur einen Zustand herbeiführen, der Ruhe verheißt und in dem er Einsamkeit nicht fürchten muss. Auch Klaus Mann sehnte sich in ganz, ganz düsteren Stunden nach einer Ehefrau. Wie hört sich nun der Moderduft an, den Jähring nicht riechen und nicht hören wollte. Der Knabe Erik und Esther gemeinsam im Bett. 2 oder 3 Uhr nachts, vermerkt der Autor. Du musst weitererzählen. Deine Worte machen mich froh, wie ich seit Jahren nicht mehr war. Die Leute, bei denen ich damals in Stellung war, schmissen mich bald aus dem Haus. Sie sagten, ich hätte alle Laster im Blut. Das war aber nur, weil die beinahe halbwüchsigen Töchter sich gegen mich so komisch benahmen. Nachts, als ich zu Bett gehen wollte, kauerte plötzlich die eine zitternd vor meiner Schlafzimmertür. Das ärgerte die Eltern natürlich. Die andere küsste ich einmal. Mehr, weil sie mich darum bat. Das verziehen die Eltern mir nicht. Trotzdem mochten sie mich im Grunde gern. Alle weinten, als ich von ihnen wegging. Von dem Mädchen bekam ich später öfter noch ab und zu Liebesbriefe. Auf ganz hellgrünem Papier. Und dann? Was tatest du dann? Dann wurde ich Kellner. Aber nur für kurze Zeit. Ich arbeitete in einem großen Hotel. Dort traf ich Lolo. Lolo. Wer ist das nun wieder? Erzähl mir, wie es mit Lolo ging. Sie sagte mir, dass sie mich liebe. Sie liebte dich? Wir reisten zusammen. Sie wollte es so gern, obwohl sie eigentlich viel zu alt für mich war. Sie war Operettendiva und reich. Warum trenntest du dich von ihr? Ich trennte mich nicht von ihr. Sie starb. Das heißt, eigentlich nahm sie sich ja das Leben. Das tat sie, weil ich damals schon mit Freddy befreundet war. Wer war Freddy? Freddy war Stepptänzer. Der brachte mich dann ins Kabarett. Im Kabarett warst du auch? Ja, ich tanzte mit Freddy zusammen. Aber es war mir zu anstrengend auf die Dauer. Dann pflegte Freddy auch ein Gift zu gebrauchen, an das ich mich schnell gewöhnte. Nur, dass ich natürlich gleich wieder nicht Maß halten konnte. Das brachte mich etwas herunter. Und jetzt tanzt Freddy ohne dich? Ja, jetzt tanzt Freddy wieder allein. Sehr lange warst du eigentlich mit niemandem zusammen. Nein. Ich weiß selber nicht, warum. Sehr dramatisch. Da hat Jering recht, ist das nicht. Aber schon in diesem Jugendstück sind alle Gefahren bereits da, die auf Klaus Mann lauerten und denen er nicht auswich, nicht ausweichen wollte. Die Einsamkeit, die sexuelle Wirrnis und der Genuss von Rauschgiften. Noch vor der Uraufführung reiste der junge Autor nach London und Paris und er entdeckte seine Liebe zu den zeitgenössischen französischen Literaten, für die er lebenslang stritt und deren Werke er liebte. Er schätzte Jean Cocteau, René Crevel und André Gide, dem er später eine große Monographie schreiben sollte, André Gide und die Krise des modernen Denkens. Er schätzte Jean Giraudoux und Raymond Radiguet, den frühen Cocteau-Freund. 1926 heiratete Gründgens Erika Mann, obwohl sie Pamela liebte, und Klaus sich wohl eher zu Gründgens hingezogen gefühlt haben wird. Egal. Überspringen wir Klaus und Erika Manns Lecture-Tour durch die Vereinigten Staaten, wo sie als Literary Man-Twins auftraten. Überspringen wir die Weltreise beider Buch rundherum 1929. Geschwätzig, oberflächlich. Viele gemeinsame Reisen der Mann-Kinder folgten. Die nach Marokko 1929-30 wurde ihnen zum Verhängnis, denn sie mussten dort schon ihre Weltreise, eine solche wollten sie nämlich unternehmen, abbrechen. Sie hatten zu viele Rauschmittel, zu große Portionen konsumiert. Sie vergifteten sich durch Haschisch, das Klaus in seinen Tagebüchern euphemistisch benannte und abkürzte mit Kräutlein H. Dieses Erlebnis, übrigens in Fes, hat Klaus Mann nicht allein in seinen Erinnerungen weitergegeben, sondern auch verarbeitet in dem 1932 erschienenen Roman Treffpunkt im Unendlichen und in der Erzählung Afrikanische Romanze, 1942 entstanden und erst im Nachlass gefunden. Lassen Sie uns ein wenig verweilen bei den Drogen. Klaus Mann schluckte wahllos, was immer Rausch verhieß. Er injizierte und er klapperte nächtens Apotheken ab und klingelte bei Freunden. Und Entziehungskuren unterzog er sich auch. Thunfeste nennt er diese Rauschgiftabende euphemistisch in den Tagebüchern. Die Kuren bekamen aber keinen netten Namen. 1929, wieder etwas zum Überspringen, erschien Klaus Manns Alexander, Roman einer Utopie. Man muss kein Wort darüber verlieren. 1930 wird das Stück Geschwister an den Münchner Kammerspielen uraufgeführt, mit Walter Liebeneiner und Erika Mann und Therese Giese, die in den Zirkel der beiden Manngeschwister aufgenommen worden war. Die Giese bekam die Rolle der Dienstmagd. Ursprünglich wollte Klaus den jungen Part selber spielen. Er verzichtete. Auch ohne ihn wurde die Uraufführung ein Skandal. Schon 1930 leuchtete München nicht mehr freigeistig und liberal. Der Völkische Beobachter nutzte die Aufführung, Klaus Mann und die ganze Familie zu diffamieren und gegen die Künste zum Kampf zu blasen. Wäre Klaus Mann nicht der Sohn des Thomas Mann, wäre dieses Stück sicherlich nie über die Bretter gegangen. Und hätte Klaus Mann je im Bersten der Granaten gestanden und im Sturm nach vorwärts sein Gewehr gefällt, er hätte dieses Stück nicht geschrieben. Und später im selben Text? Als ich nach Hause ging, marschierten eben ein paar SA-Männer im Braunhemd vom Dienst kommend über den Marienplatz. Mit ihnen sprach ich noch vom Kampf der nächsten Tage und Wochen. Das versöhnte mich mit den 2 Stunden. Mögen Literaten auf den Brettern eine sterbende Welt verherrlichen. Auf der Straße marschiert das neue Deutschland. Leicht verständlich, dass den Nazis Klaus Manns schwüles Kindererotikum nicht gefallen konnte, dieses rätselhafte und doch leicht zu entschlüsselnde Inzestspiel nach Cocteaus Kinder der Nacht. Am Ende, wie bei Cocteau, erschießt die Schwester Elisabeth den geliebten Bruder Paul, um in der anderen Welt mit ihm endlich ein Paar zu werden. Sie hielten damit, so erklärte Mann, Einzug in ihr eigentliches Reich, das der tödlichen Losgebundenheit, in dem endlich ihre ersehnte Hochzeit, die auf dieser Erde, die der Fortpflanzung dient, verboten, weil widersinnig war, Ereignis werden darf. Klar, dachte Klaus bei diesem Stück und diesem Ende an sich und seine Erika. Damit sie wissen, wie geredet wird in den Geschwistern, ein kurzer Dialog, die Einschlafszene, sehr verklemmt, sehr schlüpfrig. Ich weiß übrigens auch, warum wir jetzt oft so hässliches Zeug träumen und uns überhaupt unwohl fühlen. Wir haben das große Einschlafspiel viel zu lange nicht gespielt. Es ist doch das, wo die Betten Segelschiffe werden. Nein, wo die Betten steigen. Erst langsam, dann schneller. Aber das kannst du ja nicht mehr spielen. Da muss man seinen ganzen Willen zusammennehmen und sehr genau zusammenarbeiten. Natürlich. Damit man zur gleichen Zeit oben ist. Dann träumt man dieselben Dinge. Warum soll ich das nicht mehr spielen können? Du bist zu unkonzentriert. Vögel steigen mit mir auf, Elisabeth. Tauben. Das Zimmer ist so wunderbar hergerichtet. Jetzt dürfen wir uns endlich anfassen. Und das ist gut so. 1932 erscheint der Roman Treffpunkt im Unendlichen, autobiografisch auch er. Und einer, in dem Klaus Mann mit Formen experimentiert, mit Handlungssträngen spielt, innere Monologe und Assoziationspartikel miteinander verwebt und in Beziehungen setzt. Inhaltlich ist es ein Requiem. Klaus Mann beklagt das Ende einer geschwisterlichen Liebe, das Ende von Glück. Er wird nie wieder glücklich sein, bis zu seinem Selbstmord. Das Unglück und der Tod, sie sind allgegenwärtig in seinen Tagebuchnotizen, die er von 1931 an regelmäßig führt. 13. Juni 1931. An Selbstmord gedacht. 8. Oktober 1932. Geträumt, dass ich mich in einem Lokal, das in Logen eingeteilt war, erhängen wollte, wozu ich mir vom Herrn am Nebentisch in der Nebenloge einen schwarzen Kragen reichen ließ, mich mit ihm zu erwürgen. Dazu legte ich noch eine Gasmaske vors Gesicht. Die Gasmaske war Es rote Mütze. 19. Februar 1933. Immer gewisser, dass Es Tod sofort meinen nach sich zöge. Dass mich dann auch die Arbeit nicht mehr hielte. E steht für Erika. 13. November 1934. In den schönsten Gedichten der Weltliteratur. Mit Freude. Aus dem Ägyptischen, 16. Jahrhundert vor Christus. Lied des Selbstmörders. Heute steht der Tod vor mir, wie die Genesung vor dem Kranken, der sich erheben soll von seinem Schmerzenslager. Heute steht der Tod vor mir, wie Duft von Myrren, wie wenn man unterm Segel sitzt im Winde. Heute steht der Tod vor mir, wie ein Geruch von Lotusblumen, wenn man am Ufer ruht der Trunkenheit. Heute steht der Tod vor mir wie eine Heimkehr nach langen Jahren der Verbannung. 12. Juli 1935, notiert im Engadin in Sils-Baselja. Immer herrscht der Todesgedanke vor. 22. Oktober 1935. Die Gier nach Drogen ist kaum zu unterscheiden von der Lust auf den Tod. Auch sexuell ganz apathisch. 26. August 1936. Ich konnte nicht schlafen, trotz etwas Phanoderm. Jäh mit Angstzuständen aufgewacht. Vorher viel gehustet. Gedanken. Gefühl meines Schicksals. Nein, ich kann, ich darf nicht lange leben. Ich bin zu mächtig angezogen von der anderen Seite. Es muss einen Sinn haben. Aber natürlich soll ich erst noch etwas Schönes, Rührendes schreiben. 8. Oktober 1936, notiert in New York. Ich frage mich aber fast zu jeder Stunde des Tages, ob der Tod, den ich so sehr von Herzen ersehne, nicht bald die Güte haben wird, mich gnädig zu sich zu nehmen. Und am 27. März 1939, 2 Jahre und 2 Monate vor seinem Selbstmord, notiert er: Ich kann und will nicht sehr lange leben. Irgendwann werde ich den Tod doch wieder auf dem holden, schaurigen Umweg über die Droge suchen. Dies wird nicht Schwäche sein. Ich werde es wollen. Noch 1933 glaubten sich die Manns sicher in Deutschland. Auch Klaus Mann, der Hitler und seine Getreuen in einem Münchner Café beobachten konnte. Direkt am Nebentisch. Adolf Hitler in blödester Gesellschaft. Seine geradezu auffallende Minderwertigkeit, äußerst unbegabt. Die Faszination, die er übt, größte Blamage der Historie. Gewisser sexualpathologischer Einschlag kann nicht alles erklären. Sie wähnten sich noch sicher, aber in der Familie wurde schon über Immigration gesprochen. Recht ernsthaft über die Notwendigkeit des Immigrierens. Erschreckender Sieg der Narretei. Böse Lage. Wieder langes Mielein-Gespräch über Wegziehen. Wird es nötig sein? Mielein, das ist eines der Koseworte für die Mutter. Der Diskussionen und Ängste ungeachtet, wird am 1. Januar 1933, knapp einen Monat vor Hitlers Machtergreifung, von Erika und Klaus Mann und ihren Freunden, darunter eben auch Therese Giese, die am ersten Abend als Regisseurin arbeitet, das Kabarett Pfeffermühle in München eröffnet. Tagebuch, 1. Januar 1933. Smoking anziehen. Pfeffermühleneröffnung. Große Stimmung, großes Publikum, mit alles da. Am Tisch mit Mielein, Offi, Peter, Golo. Offi übrigens ist die Großmutter, Hedwig Pringsheim. Den Großvater nannten die Kinder Ofei. Da ist sie wieder, die mannsche Rätselsprache. Am 2. Januar 1933 schreibt Klaus Mann über das Familienunternehmen Pfeffermühle einen Bericht für das Münchner 8 Uhr Abendblatt, was eigentlich eine Ungeheuerlichkeit ist, denn unbefangen kann dieser Kritiker nun wirklich nicht sein. Und er ist es nicht, wie er dem Tagebuch anvertraut. Bericht abgetippt. Ist vielleicht zu ausführlich, weil alle gelobt werden müssen. Die Aufführung fand übrigens statt in den Räumen der Bonbonnière, also in einem Vergnügungslokal neben dem Hofbräuhaus, das die Kabarett-Equipe angemietet hatte. Bevor Erika und Klaus Mann zusammen mit Therese Giese im März 1933 Deutschland verließen, gab es noch 2 Pfeffermühlenprogramme. Die Abende wurden Erfolge, wenngleich sie gleich von Beginn an gestört wurden. Die rechte Kritik hielt sich indes zurück, am Anfang mindestens. Nicht, um die Manns zu schonen, nein, Therese Giese sollte beschützt werden, die Hitler schätzte als, wie es hieß, arische Schauspielerin. Die Rezensenten des Völkischen Beobachters saßen in der Klemme, wie Klaus Mann. Mann setzte sich über alle journalistische Integrität hinweg, machte es sich einfach und lobte einfach, zweifach, dreifach. Der Rezensent des Nazi-Organs übte den Sprachspagat. Am 26. Januar 1933 schreibt er, mit missglückter Ironie, Nach dem zweiten Abend, Regie führte diesmal Erika Mann. Unter unserer besonderen Freundin Erika Manns Regie und literarischer Mitarbeit produzieren sich mehr oder weniger begabte Schauspieler unter dem Motto »Ein Name verpflichtet zu nichts«, siehe Pfeffermühle, und geben so ein nachrichtenmäßiges, angeblich literarisches Kabarett. Wenn trotzdem einiges wirkt und Eindruck hinterlässt, dann kann die Regie und literarische Mitarbeiterin nichts dazu. Dann liegt es allein an der starken Persönlichkeit Therese Gieses und ihrer Textautoren. Am 13. März 1933 verlassen Erika Mann und Klaus getrennt München und gehen in die Emigration. Die Tagebucheintragung unterscheidet sich kaum von den anderen. Überhaupt ist auffallend, wie emotionslos Klaus Mann notierte. Am Radio etwas von Hitlerversammlung gehört. Die arrangierte Vulgärekstase mit Ekelfort, schreibt er am 14. Februar, und am 26. finden wir Brand des Reichstagsgebäudes. Die Dinge symbolisieren sich, leider von einem Kommunisten gestiftet. Dieser Brand kommt denen so unheimlich gelegen. Ob sie ihn nicht selbst hergeleitet haben? Am 13. März dann Es Abreise. Arosa. Danach folgen Bemerkungen zum Mittagessen, zum Tee, zur Lektüre, zur Grammophonstunde, Salome und Kindertotenlieder. Dazwischen, in Klammern, vermerkt er: Am Münchner Rundfunk werden keine Juden mehr beschäftigt. Und am Ende, sehr lapidar: Zur Bahn, im Schlafwagen mit ganz sympathischem Amerikaner. Erste Station, Paris. 1934 wurde Klaus Mann die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt. Er war staatenlos. Diese Existenz ohne nachweisbare Identität verarbeitet der Schriftsteller in dem 1939 erschienenen Roman »Der Vulkan«. Zunächst bis zur Erlangung der amerikanischen Staatsbürgerschaft. 1937 erhielt er für kurze Zeit die tschechische. 1943 bekam er endlich die US-amerikanische Einbürgerungsurkunde, musste sich Klaus Mann mit einem holländischen Fremdenpass begnügen. Erika hatte es entschieden besser. 1935 schon erhielt sie die britische Staatsangehörigkeit durch Heirat mit dem homosexuellen Dichter Winston H. Auden. Ohne festen Wohnsitz, meist in Hotels und Pensionen wohnend und in ständiger Geldknappheit, nicht zuletzt, weil Klaus Mann seinen Lebensstil nicht wirklich änderte, also der Situation anpasste, reiste er erst durch Europa, später auch nach Amerika. Er nutzte seinen Namen und seinen Ruf, den er durch den Vater besaß und sich durch die eigenen literarischen Arbeiten erworben hatte. Er wurde zum Warner vor dem Dritten Reich und zum Entdecker der fremden Literaturen. Seine Auseinandersetzung mit Gottfried Benn, seine Aufsätze zu den Werken von Jean Cocteau und André Gide, die Selbstanzeige des Mephisto, der Aufsatz »Homosexualität und Faschismus«, auch der Brief an die Schauspielerin Emmy Sonnemann-Göring, alle entstanden zwischen 1933 und 1936. Sie sind Glanzlichter deutscher Essayistik. Sie sind meine Leidenschaften. Frau Sonnemann-Göring, der Schauspielerin, schreibt er in einem offenen Brief im Pariser Tagblatt, nennt sie erst Frau Ministerpräsident, dann nacheinander Verehrte Frau Flugwesenminister, Frau Jagdministerin, liebe Generalin. Und er will sie bei der Moral packen. Der dicke Herr Gemahl ist unterwegs. Er sitzt vielleicht in seinem Büro und unterschreibt Todesurteile. Oder er inspiziert Bombenflugzeuge. Es ist dunkel geworden. Sie sind einsam in ihrem schönen Palais. Kommen da nicht die Gespenster? Treten hinter den üppigen Portieren nicht die Erschlagenen aus den Konzentrationslagern hervor? Die zu Tode Geschundenen, die auf der Flucht Erschossenen, die Selbstmörder? Spielen ihre Finger so ganz unbekümmert mit den Juwelen, die der Märchengatte ihnen geschenkt hat? Schmerzt sie das Diadem für 40.000 Reichsmark nicht in der blonden Frisur? Lady Milford warf ihre Juwelen hin, als sie erkannte, womit sie bezahlt waren. Aber vielleicht ist die Milford nicht ihr Fach. Der Text erschien am 21. April 1935, also am Anfang der Barbarei. Ben wird zu Klaus Manns Feind, nachdem er ihn lange Zeit bewundert hatte, weil Ben seine Distanz zum nationalsozialistischen Regime aufgab. Schon 1933 schreibt Mann ihm einen offenen Brief. Anlass war Bens neuestes Buch, der neue Staat und die Intellektuellen. Klaus Mann warnt. Wie viele Freunde müssen Sie verlieren, indem Sie solcher Art gemeinsame Sache mit den geistig Hassenswürdigen machen? Und was für Freunde haben Sie am Ende auf dieser falschen Seite zu gewinnen? Wer versteht Sie dort? Und Klaus Mann schließt den Brief? Ich habe zu Ihnen geredet, ohne dass Sie mich gefragt hatten. Das ist ungehörig, ich muss noch einmal um Entschuldigung bitten. Aber Sie sollen wissen, dass Sie für mich und einige andere zu den sehr wenigen gehören, die wir keinesfalls an die andere Seite verlieren möchten. Wer sich aber in dieser Stunde zweideutig verhält, wird für heute und für immer nicht mehr zu uns gehören. Aber freilich müssen Sie ja wissen, was Sie für unsere Liebe eintauschen und welchen großen Ersatz man Ihnen drüben dafür bietet. Wenn ich kein schlechter Prophet bin, wird es zuletzt Undank und Hohn sein. Denn wenn einige Geister von Rang immer noch nicht wissen, wohin sie gehören, die dort drüben wissen ja ganz genau, wer nicht zu ihnen gehört, nämlich der Geist. Als wir anfingen, heißt einer der von mir besonders geschätzten Texte, und auch Klaus Manns Antwort auf die selbstgestellte Frage, können Deutschland und Frankreich Freunde sein, gehört für mich zum Besten aus Klaus Manns Feder, hellsichtig, klug. Und deshalb muss zumindest der Schluss dieses langen Essays aus dem Jahr 1936 hier zitiert werden. Wenn die Nazis gestürzt sind, und irgendwann einmal werden sie stürzen, wird in Deutschland ein ungeheurer Widerwille gegen den Nationalsozialismus, ja ein Ekel vor dem Nationalsozialismus einsetzen. Ein deutsches Volk, das der degutanten Exzesse seines eigenen Nationalismus endlich müde ist, wird auch bereit und fähig sein zu einer wirklichen und dauerhaften Verständigung mit Frankreich. Die Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich ist nicht nur möglich, sie ist sogar notwendig. Europa wird krank sein, solange diese Freundschaft nicht kommen wird. Das Land Goethes und das Land Voltaires werden sich finden. Dies ist keine vage Utopie, sondern eine Hoffnung. Ein Wunsch, der alle vernünftigen Gründe für sich hat und also einmal in Erfüllung gehen muss. Deutschland und Frankreich zusammen werden das Herzstück eines freien, geeinigten Europas bedeuten. Eines ist sicher: Europa wird nur diese Zukunft haben oder keine. Geschrieben 1936, im selben Jahr erschien der Mephisto-Roman. Noch einen Text aus dem Jahr 1934 sollen Sie hören. Er hat: Das nationalsozialistische Regime ist untergegangen, die Wunden, die es riss, sind indes noch immer nicht geheilt und werden es wohl nie. Frankreich und Deutschland sind befreundete Nationen in einem vereinten Europa. Dieser Text hat seine Gültigkeit behalten. Er erschien am 12. Dezember 1934 in dem schon erwähnten Pariser Tagblatt und er trägt den Titel »Stellung nehmen« mit einem Ausrufezeichen versehen. Muss der Dichter Stellung nehmen zu den Ereignissen seiner Zeit? Die Frage wurde immer viel diskutiert. Eine besonders dringliche Aktualität hat sie heute in einer Zeit also, die noch den Abseitigsten anfällt, beunruhigt, in Anspruch nimmt mit ihrer Not und ihrer Problematik. Manche antworten hochmütig, nein, der Dichter ist nicht verpflichtet, nur der Schriftsteller ist es. So reden zum Beispiel Autoren, die in einem Land leben, wo man gar nicht Stellung nehmen kann. Jeder Protest muss heruntergeschluckt werden. Deshalb wird behauptet, dass man auch gar nichts äußern wollte zu so vulgären Fragen, wie Gerechtigkeit und Menschenwürde es sind. Dazu sei man zu fein und geistig zu hochgestellt. Die Stellungnahme überlasse man dem Schriftsteller, dem sie natürlich auch verboten ist und der sich deshalb nur mit einem Heilruf begnügt. Übrigens ist die ganze Unterscheidung zwischen Dichter und Schriftsteller bedenklich. Die Grenze ist ja meistens fließend. Ja, der Dichter muss Stellung beziehen, sei es durch den direkten Appell, sei es durch ein Gleichnis. Er ist keine Lichtgestalt, unverpflichtet und schwerelos. Er ist ein Kind dieser armen, blutigen Erde, von deren Schuld und Jammer ihn kein Traum befreit. Was geschah weiter im Leben des Klaus Mann? Entziehungskuren, Drogenkonsum, viele Verliebtheiten und wenig neue Lieben. Meistens sucht er den schnellen Sex mit den Liftboys in Hotels zum Beispiel. Thomas Quint Curtis war eine Ausnahme. Ihn, einen jungen amerikanischen Theaterkritiker, lernte Klaus Mann in Budapest kennen. Er war ein Jahr jünger als Klaus und dieser nannte ihn später zärtlich Tomsky. Noch bevor sich der vom Drogenkonsum gezeichnete Mann zum Entzug in eine Budapester Klinik begab, war es zu einer Annäherung der beiden gekommen. 15. Mai 1937. Abends den kleinen Curtis, hübsches, etwas blasiertes und hochnäsiges Kind, im Hungaria abgeholt. Essen mit ihm. 17. Mai. Wie werde ich nun weiterleben ohne diesen gefährlichen Trost? Werde ich den lieben Curtis genug lieben? Ich bete darum, dass ich ihn genug lieben kann. Es gehört so viel Kraft dazu, sehr zu lieben. 2. Juni. Klaus Mann ist in der Anstalt hinter vergitterten Fenstern und er leidet unter dem Entzug. Immer noch so matt, kann kaum gehen, kaum lesen. Curtis bringt Rosen. 3. Juni. Täglicher Besuch von Curtis, Darling. 8. Juni. Curtis, großer Trost, großes Glück. 10. Juni. Das Leben ist sehr große Scheiße. Vielleicht alles in allem nur ein Mistake, wie Curtis sagt. Irrtum, Frevel, Missverständnis, Abirrung. 12. Juni. Der Gedanke an C, für den ich immer noch keinen Namen habe. 13. Juni. L'amour est aussi éternel que la religion. L'amour est la meilleure preuve de Dieu. 16. Juni. Weiter sehr glücklich mit C. Mitte September planen die beiden eine Reise. Klaus Mann nennt den Freund jetzt, auch in der Öffentlichkeit, wo sie sich immer zu zweit zeigen, Tom. Sie trennten sich. Curtis ertrug Klaus Manns Drogenrückfälle nicht, nicht seine Tunneigung. Der Freund entfernte sich von Klaus Mann und der weinte, wütete, litt. Briefe, Telegramme, hin und her. Doch keine Versöhnung, schließlich der Bruch. In der Tagebuchnotiz vom 26. Dezember 1939 begegnet uns der Verlassene, der einsame Klaus Mann, der sich von allen missachtet und zu wenig unterstützt fühlt. Tomskys ostentative Gleichgültigkeit gegen meine Arbeit, meine geistige Welt, immer unerträglicher werdend. Die anderen Freunde abgelenkt durch eigene Not oder eigenen Ehrgeiz. Durchaus egoistisch. Wenn man eine Frau hätte oder einen anderen Typ. Jetzt ist es jedenfalls so, dass zu der nationalen und politischen Isoliertheit eine fast komplette persönliche Einsamkeit kommt. Die Tatsache, dass ich Englisch schreiben muss, fremde Sprache, steigert noch das unmögliche Gefühl. Vorteil, bitterer Gewinn all dessen, ich bin freier. Da ich keine Hilfe akzeptierte, bin ich Rücksicht niemandem mehr schuldig. Wenn es mir belieben wird, mich fallen zu lassen, hält mich nicht das Pflichtgefühl der Liebe. Nur solange die innere Stimme es verlangt, ertrage ich die Qual des Lebens. Am 21. Mai 1949 stirbt Klaus Mann an einer Überdosis Schlaftabletten in Cannes. Am 5. Mai seines letzten Lebensjahres hatte er eine Kur in Nizza begonnen und notiert: Desintoxikation. 6. Mai. Tränen. 7. Mai. Sehr schwach und deprimiert. 14. Mai. Nachmittags und abends in Nizza. Ganz unterhaltsam. Bain de vapeur. Abendessen. 16. Mai. Abends Kino. Stroheim. Signal Rouge. Sansibar. Louis. 17. Mai. Louis bleibt über Nacht. Nachmittags Injektion, ein kleiner Rückfall. 20. Mai, 22 Uhr. Louis, Sansibar. Am 21. Mai findet man ihn tot in seinem Hotelzimmer. Was war zuvor noch? Reisen und Armut. Enttäuschungen und Buchveröffentlichungen. 1939 erschien Vulkan, Roman unter Emigranten und gemeinsam mit Erika verfasst Escape to Life. 1942 kam seine Autobiografie auf den Markt, The Turning Point. Am 4. Januar 1943 wird er zur US Army eingezogen und seine Gide-Monographie erscheint, André Gide and the Crisis of Modern Thoughts. Es ist das Werk eines Gide-Bewunderers und Gide-Freundes. Zum einen reflektiert Mann darin die Schwierigkeiten eines schreibenden Intellektuellen, der in politischen Krisenzeiten, vor allem in diesen, seine künstlerische, politische und gesellschaftliche Position immer wieder zu klären habe. Zum anderen versucht er, das Gide-Denken zu analysieren. Mit Anekdoten, Beschreibungen, mit erfundenen inneren Monologen Für sie griff Mann auf die bereits publizierten Journale Gides zurück. Mit den Erinnerungen an persönliche Begegnungen und im Vergleich mit den Werken anderer französischer Schriftsteller nähert sich Mann dem Œuvre Gides. Noch heute eine Pflichtlektüre für alle Liebhaber moderner französischer Literatur. Was noch? 24. Dezember 1943. Einschiffung mit einem Truppentransport nach Marokko. Und Mann kommentiert: Wie merkwürdig, selbst ein Teil dieser amorphen, anonymen Masse zu werden. Schlicht einer dieser Soldaten. Dieser Schritt ist Demütigung und Befreiung zugleich. Der in Amerika erfolglose Dichter, der ehemalige Freunde um Geld anbetteln muss, auch Curtis, der nicht mehr eingeladen wird zu den Events, zu den Premieren, Vernissagen und Abendessen, der verarmt auch von keinem Agenten mehr gewollt wird, hat endlich wieder eine Aufgabe. Noch dazu eine, auf die der Vater stolz ist. Zuerst lobt Thomas Mann ihn in einem Brief vom 9. März 1943 aus Pacific Palisades für sein Gide-Buch. Du bist ja wirklich ein genauer und intimer und viel liebender Kenner dieser Seele und dieser Kunst, von der ich sehr wohl eine Vorstellung habe und eine sehr ehrerbietige, die mir aber keineswegs so Linie für Linie vertraut ist wie dir. Er hätte sich wohl wirklich keinen gewiefteren Porträtisten und Interpreten wünschen können. Dann redet er unziemlich lange über sich und seine Arbeiten und schließlich macht er dem Sohn Hoffnungen, dass er auch beim Militärdienst, den Thomas Mann ausdrücklich gutheißt, zum Schreiben kommen werde. Du wirst bald aus dem Dicksten heraus sein. Mit Genugtuung hörte ich von dem Major, der dich in den Intelligence Service zu buxieren gedenkt. Sir Royan scheint ja sofort da hineingekommen zu sein, führt sein Autorenleben in Uniform und privat so zwischendurch. Dass er sein Romänchen of the Month The Human Comedy genannt hat, ist ein Gipfel ländlicher Treuherzigkeit. Viel Glück und Ehre. Herzlich, Z. Den Soldatensohn hat der Vater in diesem Brief nicht mit Icy angesprochen, wie auch, wenn er ihm am Ende Ehre im Feld wünscht, sondern staatstragend mit Lieber Sohn. Am 2. Januar 1944 landet Klaus Manns Truppe in Casablanca. Wenig später kommt er nach Italien. 1945 schreibt er für Stars and Stripes und besucht während einer Reise nach München und Salzburg im Mai 1945 das zerbombte Elternhaus. Unser Haus aufgesucht, praktisch zerstört. München ist tot, die Stadt existiert nicht mehr. Was einmal als die schönste Stadt Deutschlands galt, als eine der attraktivsten Städte Europas, hat sich in einen riesigen Friedhof verwandelt. Von der ehemaligen Bewohnerin erfährt er, dass die Nazis das Mannhaus in München-Bogenhausen als Niederlassung der Organisation Lebensborn benutzt hatten, als Zuchtanstalt für deutsche Recken und blonde Mädchen. Ja, wissen Sie denn wirklich nicht? Fragt die junge Frau den amerikanischen Soldaten Klaus Mann, als dieser sich erkundigte, wer die letzten Jahre in dem Haus gelebt hätte. Ja, wissen Sie es denn wirklich nicht, was das heißt? Lebensborn? Stramme Burschen wurden von der SS hier einquartiert. Sehr feine Leute, wirklich. Die reinsten Bullen. Na, und als Bullen oder Hengste sind's dann auch benutzt worden, wegen der Rasse, verstehen's? So ein Lebensborn, wir haben ja viele gehabt überall im Land, war für die rassischen Belange da, für die Züchtung nordischen Geblüts, für den deutschen Nachwuchs. 1946 erscheint ein weiteres Theaterstück von Klaus Mann, Der siebente Engel, und es gab noch einige erzählerische Versuche. Natürlich sah er sich in Deutschland auch Gustav Gründgens an, seinen Ex-Schwager, der in Berlin auf der Bühne stand als Snob in Karl Sternheims gleichnamigen Stück. Dass Gründgens, der unverwüstliche Liebling der Deutschen, schon wieder ein Star war, empörte ihn. Diese Empörung wuchs noch, nachdem er erfuhr, dass die Publikation von Mephisto schwierig werden würde. Am 12. Mai 1949, 9 Tage vor seinem Tod, schreibt er seinem Verleger Georg Jacobi: Ihr Brief vom 5. Mai ist unbezahlbar. Einen Roman drucken, das heißt bei euch jetzt also eine Aktion starten. Diese Aktion, so meinen Sie, dürfte im Fall des Mephisto keinesfalls einfach sein und muss ergo zunächst unterbleiben. Warum? Weil Herr Gründgens hier eine bereits bedeutende Rolle spielt. Das heiße ich mit Logik und Zivilcourage. Ich weiß nicht, was mich mehr frappiert, die Niedrigkeit ihrer Gesinnung oder die Naivität, mit der sie diese zugeben. Gründgens hat Erfolg. Warum sollten Sie da ein Buch herausbringen, das gegen ihn gerichtet scheinen könnte? Nur nichts riskieren. Immer mit der Macht, mit dem Strom geschwommen. Man weiß ja, wohin es führt. Zu eben jenen Konzentrationslagern, von denen man nachher nichts gewusst haben will. Ich darf Sie um eine Gefälligkeit bitten, mir das Ihnen anvertraute Exemplar des Mephisto, eine Seltenheit, umgehend an die obige Adresse schicken zu wollen. Bitte schreiben Sie mir nicht mehr. Hochachtungsvoll, Klaus Mann. Ich sagte zu Beginn, ich schätze Klaus Mann außerordentlich als Essayisten, als klugen Zeitzeugen, als aufmerksamen Beobachter von Strömungen im gesellschaftlichen und im literarischen Leben. Vor allem aber als mutigen, unkorrumpierbaren Kommentatoren. Ein Dichter mit Zivilcourage, eine Seltenheit in Deutschland. Ein Dichter, der zeitlebens gegen seinen Vater glaubte, antreten zu müssen, wie er in seiner ersten Autobiografie »Kind dieser Zeit«, gerade einmal 25 Jahre jung, bereits bemerkt. Immer wollte und musste er sich vom Zauberer, dem Übermächtigen, abgrenzen. Während ich den Zauberberg, der seinem Endzuwuchs Stück für Stück kennenlernte und alle seine früheren Werke wieder und wieder las, suchte ich mir klar zu werden, was ich jemals gegen den geschlossenen Block dieser Geistesleistung würde zu stellen haben. Deshalb liebte ich es, das Katholische vor dem Protestantischen zu betonen, das Pathetische vor dem Ironischen, das Plastische vor dem Musikalischen, die Vergötterung des Leibes vor der Sympathie mit dem Abgrund, das Extravagante, Exzentrische, Anrüchige gegen das maßvoll Gehaltene, das Irrational Trunkene gegen das von der Vernunft Gebändigte und Beherrschte. Beherrschung war Klaus Manns Sache nicht und nicht das Maßvolle. Er ließ sich auf die absonderlichsten Sachen, Geschichten und Menschen ein und probierte sich in allen literarischen Gattungen aus. Was habe ich nicht erwähnen können? Vieles. Drum zum Schluss drei Nachträge. So wie Jean Cocteau ahnte, dass sein Vater homosexuelle Neigungen hatte: Ich war stets der Meinung, dass mein Vater in diesem springenden Punkt mir näher stand, als ihm lieb war, wusste Klaus Mann, woran er bei seinem Vater war. Am 5. Mai 1934 notierte er in sein Tagebuch nur einen einzigen Satz: Geträumt von Zauberers heimlich schwulem Leben. Verhältnis mit Kruse. Werner Kruse, dies zur Erklärung, war Musiker und Mitglied des Pfeffermühlen-Ensembles. Zweiter Nachtrag. Klaus Mann war unfähig, eines seiner Liebesverhältnisse zu stabilisieren. Ein unsteter Mensch, der das Glück nicht zu halten, Menschen nicht zu behalten vermochte. Darunter litt er, das zum einen. War er jedoch frei, und das war er meistens, scheute er keine noch so seltsam anrüchige Eskapade. Er schämte sich ihrer wohl immer, ein bisschen zumindest, und deshalb vertraute er sie selbst seinem Tagebuch in einer fremden Sprache an. Auch wir wollen nicht übersetzen. Mann beschreibt eine seltsame Männerfete in einem eher kleinbürgerlichen Haushalt, eine Begegnung der absonderlichsten Art. Zwei Jungs, ein Seemann, ein Gelähmter, ein österreichischer Butler, ein Stricher und ein Amerikaner, der angibt, das größte Gemächt der Vereinigten Staaten zu besitzen, sie machen einander an. Dass Klaus Spaß daran hatte, wird überdeutlich, und dass er diese Unverbindlichkeit der Paarungen, der Monogamie vorzog, auch. Rendezvous avec Georges D. chez son ami Mathias. Drôle d'atmosphère, parbleu. En marin. Un monsieur paralysé, la conversation obscène, un servant autrichien, une poule de luxe, mal, pas mal, un garçon qui arrive, très fier d'avoir le plus grand queue des États-Unis, il déshabille, montre sa richesse, en appartement petit bourgeois. Beim Einschlafen denkt Klaus Mann an Tomsky und glaubt, dass so doch alles einfacher sei. Am Ende die Frage: Wie wird das alles enden? Comment la fin de tout ça sera-t-elle? Dritter Nachtrag, ein Satz, gesetzt auf eine leere Seite, die erste des Jahres 1947. Wie lange noch? Und ein Vorsatz, aufgeschrieben zu Beginn des Jahres 1949. Ich werde diese Notizen nicht weiterführen. Ich wünsche nicht, dieses Jahr zu überleben. Seinen Wunsch erfüllte sich Klaus Mann selbst.